B. Achtung, Achtung, der Intercity 733 von Köln nach Berlin, planmäßige Abfahrt um 11.34 Uhr, fährt heute nicht von Gleis 7 ab, sondern von Gleis 16. Der Intercity 733 von Köln nach Berlin, planmäßige Abfahrt um 11.34 Uhr, fährt heute von Gleis 16 ab.